Essen und Trinken vom lohngedammten Fahrer. Die Straßen sind auch deshalb zunehmend verstopfter, weil sich die Menschen nicht mehr nur Bücher und Kleidung von vielleicht lohngedammten Lieferanten nach Hause bringen lassen, sondern immer mehr Waren des täglichen Bedarfs, mittlerweile sogar Essen und Trinken. Supermarktketten wie Rewe mischen in diesem Geschäft mit und findige Start-ups wie Flaschenpost.de, das in den vergangenen Jahren auf beachtliche Größe gewachsen ist. Flaschenpost liefert schon in 8 Großstädten Wasser- und Bierkästen und vieles andere an Privathaushalte und gilt als eine der heißesten Neugründungen im Land. Im vergangenen Jahr nahmen 2 unserer Studenten an der Kölner Journalistenschule die Geschäftsstrategie des Unternehmens unter die Lupe. Sie förderten dabei Erstaunliches zutage. Zum Beispiel, dass Flaschenpost im Sommer 2018 bei seinen Lieferfahrzeugen die Sicherungen für die Klimaanlagen herausdrehte. Dem Unternehmen bescherte das hohe Einsparungen bei den Spritkosten. Die Geschäftsführung erklärte, dies sei natürlich nicht aus Kostengründen gemacht worden, sondern um die Fahrer vor Erkältungen zu schützen.